Zum 79. Jahrestag des historischen Sieges in der Schlacht von Bochombo veröffentlichte jüngst das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studienkomitee einen Beitrag mit dem Titel »Das Feuer von Bochombo«. Es wurde darin hervorgehoben, die Schlacht von Bochombo, organisiert und geführt vom Genossen Kim Il-sung, sei ein großes Ereignis gewesen, durch das die japanischen Imperialisten, die sich damals als Kaiser Asiens benommen hätten, entmutigt worden seien.